Heute mit Pastor Joseph Prince. Wir leben heute in einem extrem schnellen Tempo. Gerade noch wünscht man sich ein frohes neues Jahr und im nächsten Moment ist schon wieder Weihnachten. Man geht auf den Dachboden und holt die Weihnachtsdeko wieder hervor und denkt sich, habe ich das nicht erst gerade weggeräumt? Es fühlt sich wirklich so an, als würde die Zeit immer schneller vergehen. Geht es euch auch so? Dieses rasende Tempo bringt Stress mit sich. Und es gibt inzwischen viele Studien, die belegen, dass Stress, vor allem chronischer Stress, zu Depressionen, destruktiven Verhaltensweisen, Herz-Kreislauf-Problemen und vielen anderen körperlichen Beschwerden führen kann. Gott hat nie gewollt, dass du unter Stress lebst. Er möchte, dass du frei von Sorgen bist. Aber der Teufel kommt immer wieder und flüstert, wie kannst du nur so sorglos sein? Das ist doch unverantwortlich. Er hat uns eingeredet, dass man Fürsorge zeigt, wenn man sich Sorgen um jemanden macht. Und Verantwortungsbewusstsein, wenn man sich um etwas sorgt. Doch in Wahrheit ist es eine der größten und kraftvollsten Taten, die du für den Herrn tun kannst, ihm deine Sorgen abzugeben. Amen. Ist euch schon einmal aufgefallen, dass das erste Werk der Erlösung, das der Herr für uns vollbracht hat, im Garten begann? Dort begann sein Leidensweg, richtig? Was tat er dort? Er betete. Die Bibel sagt uns, dass er Blut schwitzte. Der bloße Gedanke daran, am Kreuz zur Sünde zu werden. Wir können das kaum nachvollziehen, weil wir Menschen sind, die ihr ganzes Leben lang mit der Sünde gelebt haben. Wir können uns die heilige, sündlose und reine Natur unseres Herrn gar nicht wirklich vorstellen. Der Sohn, der den Vater liebt. Allein der Gedanke daran, am Kreuz zur Sünde zu werden, quälte ihn so sehr, dass er Blut schwitzte. Das ist ein medizinischer Zustand. Ich glaube, Bruder Paul ist hier. Dr. Paul wird mich korrigieren, falls ich es falsch ausspreche. Dieser Zustand nennt sich Hämatidrose. Okay, ich habe es richtig gesagt. Er nickt. Preis den Herrn. Danke, Jesus. Ich dachte schon, ich müsste eine Weile in Zungen beten. Hämatidrose, das ist, wenn der Körper unter extremem physischen oder emotionalen Stress steht. Dabei platzen Kapillaren und Blut vermischt sich mit dem Schweiß. Allein der Gedanke daran, für uns zur Sünde zu werden, ließ Jesus Blut schwitzen. Wie viel mehr muss es ihm belastet haben, als er tatsächlich zur Sünde wurde? Oh, wie sehr er uns liebt. Heute sind du und ich die Gerechtigkeit Gottes in Christus, weil er unseren Platz am Kreuz eingenommen hat. Die Bibel sagt, Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Wir, die keine Gerechtigkeit kannten, sind jetzt die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Er hat es nicht verdient, zur Sünde zu werden, und wir haben es nicht verdient, gerecht zu werden. Aber er wurde zur Sünde, und du und ich sind die Gerechtigkeit Gottes in Christus geworden. Als er am Kreuz zur Sünde wurde, fiel das ganze Gericht Gottes, der Fluch, die Verurteilung, alles fiel auf ihn. Aber jetzt, da wir die Gerechtigkeit Gottes in Christus sind, kommen alle Gunst, die Güte und die Segnungen Gottes auf uns. Er hat das bekommen, was wir verdient haben, damit du und ich das bekommen, was er verdient hat. Das ist Gnade. Gänzlich unverdiente Gunst. Sein Name ist Jesus. Traurige Herzen weinen nicht mehr. Er heilt die zerbrochenen Herzen, öffnet weit das Gefängnistor. Er ist mächtig. Er löst uns für immer da. Liebt ihr Jesus nicht auch? Das Gesetz wurde durch Mose gegeben, aber die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Beachte, Gnade und Wahrheit kamen durch Jesus Christus. Das Gesetz wurde von Gott gegeben, aber die Wahrheit steht auf der Seite der Gnade. Es ist die Wahrheit, die uns frei macht, die Wahrheit der Gnade. Das Gesetz ist wahr, aber es kann dich nicht heilig machen. Das Gesetz kann dich nicht gerecht machen. Das Gesetz kann dich nicht segnen. Aber die Gnade und die Wahrheit kamen durch Jesus Christus. Unter dem Gesetz forderte Gott Gerechtigkeit von den Menschen. Unter der Gnade gibt Gott den Menschen Gerechtigkeit als Geschenk. Als Gott das Gesetz gab, so sagen es uns die Juden, war es das erste Pfingstfest nach dem Passa. 50 Tage nach dem allerersten Passa waren sie am Berg Sinai. Gott gab das Gesetz und 3000 Menschen starben am Fuß des Berges. Als im Neuen Bund der Tag des Pfingstfestes vollständig gekommen war, gab Gott den Geist und 3000 Menschen wurden gerettet. Das Gesetz sagt, ich werde den Schuldigen keinesfalls freisprechen und werde die Sünden bis ins dritte und vierte Glied heimsuchen. Unter der Gnade sagt Gott, an ihre Sünden und ihre Ungerechtigkeiten will ich nicht mehr denken. Es hat sich etwas verändert. Wir müssen unsere Kanzeln vom Berg Sinai auf den Berg Zion verlegen. Ein guter Weg, sich das Wesen des Gesetzes einzuprägen, ist, am Gesetz selbst ist nichts falsch. Es ist heilig, aber es kann dich nicht heilig machen. Es ist gerecht, aber es kann dich nicht gerecht machen. Das Gesetz ist wie ein Spiegel. Du hältst den Spiegel hoch und siehst, was nicht schön ist. Du kannst dem Spiegel keine Schuld dafür geben. Der Spiegel zeigt nur die Wahrheit. Unerbittlich und ohne Gnade. Bist du nicht auch froh, dass du anstelle des Spiegels das Evangelium in der Hand hältst? Es ist also nichts Falsches am Gesetz, aber das Gesetz kann nicht retten. Und wenn du jetzt sagst, Pastor, ich glaube trotzdem daran, dass ich das Gesetz halten soll, dann musst du das gesamte Gesetz halten. Schau, was Jakobus sagt. Wenn du in einem einzigen Punkt versagst, bist du am ganzen Gesetz schuldig. Auch wenn du kein Götzendiener bist, aber lügst, Gott sieht dich als Götzendiener, Ehebrecher und Lügner. Wenn du an einer Stelle sündigst, bist du in allem schuldig. Aber Gott hat es so eingerichtet, dass, wenn du eine einzige richtige Sache tust, nämlich an Jesus Christus zu glauben, du in allem gerechtfertigt bist. Halleluja! Ich bin so froh, dass wir unter dem neuen Bund leben. Und falls du dir Sorgen machst, dass diese Art von Predigt, also das Evangelium, die Menschen dazu verleiten könnte, zügellos zu leben, dann höre Römer 6, Vers 14. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Die Sünde wird nicht über euch herrschen, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Man könnte es so sagen, das Hauptmerkmal des Gesetzes ist Forderung. Es fordert. Das Hauptmerkmal der Gnade hingegen ist Versorgung. Das Gesetz fordert Gerechtigkeit, die Gnade schenkt Gerechtigkeit. Wenn du also in einem Denken lebst, das von Forderungen geprägt ist, ich habe diese Woche so viele Dinge zu tun, mein Ehepartner erwartet dies von mir, meine Kinder erwarten das, mein Chef verlangt dieses von mir und ich verlange jenes von mir selbst, dann bist du in Wahrheit von einem Gesetzesdenken geprägt. Kein Wunder, dass du die Symptome des Fluchs spürst. Kein Wunder, dass du angespannt, gestresst und voller Sorgen bist, weil du ständig unter Druck stehst und dein Denken von Forderungen bestimmen lässt. Stattdessen kannst du jeden Morgen mit dem Bewusstsein aufwachen, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und jede Versorgung freigesetzt hat, die du brauchst. Gott hat einen Weg eröffnet, sündige Menschen zu segnen. Unter der Gnade sagst du morgens, Versorgung kommt auf mich zu, alles ist Versorgung, ich lebe unter der Gnade. Wenn ich etwas brauche und die Deadline naht, wird die Versorgung im richtigen Moment da sein. Schon jetzt kommt die Weisheit zu mir, damit ich damit umgehen kann. Ja, ich weiß, meine Tochter ist gerade in einer rebellischen Phase, aber die Weisheit, sie zu verstehen und richtig zu handeln, ist auf dem Weg zu mir. Und mach dir keine Sorgen um morgen, denn wenn morgen kommt, wird auch die Versorgung da sein. Lebe also mit einer Haltung der Versorgung, nicht der Forderung. So lebst du aus der Gnade. Nun zurück zu Jesus im Garten. Dort, als er Blut schwitzte, begann das Werk der Erlösung. Erinnert ihr euch, was Gott zu Adam, dem ersten Adam, gesagt hat? Jesus ist der letzte Adam, der zweite Mensch. Adam war das Haupt der Menschheit. Und was er tat, hat uns alle betroffen. Aber Gott hat Jesus gesandt, um das Haupt einer neuen Menschheit zu sein. Als Adam im Garten sündigte, sagte Gott zu ihm: Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen. Und zur Frau sagte er: Du wirst Kinder unter Schmerzen gebären. Richtig? Nun, der Fluch ist nicht das Kindergebären. Der Fluch liegt auch nicht in der Arbeit selbst. Gott gab dem Menschen Arbeit schon vor dem Sündenfall und trug ihm auf, den Garten zu bebauen. Aber die Anstrengung und der Stress in der Arbeit, das ist der Fluch. Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen. Von nun an wirst du schwitzen müssen, um das Gute im Leben zu erlangen. Doch was im ersten Garten begann, wurde in einem anderen Garten beendet. Jesus schwitzte Blut. Und weil sein Blut erlösend ist, hat er uns alle vom Fluch des Schweißes erlöst. Das war der Beginn seines Leidensweges. Wende dich mal deinem Sitznachbarn zu, lächle und sage: Du sollst nicht schwitzen. Liebe Pastoren und Leiter, hört mir zu. Es wird geschätzt, dass über 50% der Pastoren heutzutage wegen Stress und Burnout den Dienst aufgeben. Aber Gott will, dass wir Pastoren verstehen, dass es nicht um uns geht. Die Gemeinde würde auch ohne uns weiter bestehen. Wir haben das Vorrecht, daran teilzuhaben. Wir dürfen Teil dessen sein, was Gott tut. Es hängt nicht alles von uns ab. Ich weiß, das klingt leicht gesagt, aber versteht mich, ich leite eine ziemlich große Gemeinde. Und wir haben gerade ein Gebäude im Wert von 400 Millionen Dollar abbezahlt. Da könnte man unter Druck geraten, aber ich habe vom Herrn gelernt, ihm zu vertrauen. Als wir das Gebäude planten, bat ich um ein Wort. Niemand glaubte, dass wir es schaffen würden. Meine Leiter beteten und sagten: Pastor, wenn Gott dir wirklich sagt, wir sollen dieses Gebäude bauen, stehen wir hinter dir. In Singapur sind Grundstücke extrem teuer und die Immobilienpreise hoch. Wir suchten lange nach einem passenden Grundstück und fanden schließlich diesen Platz. Meine Leiter sagten: Pastor, wenn Gott zu dir spricht, stehen wir hinter dir. Das hieß, die Entscheidung lag letztlich doch wieder bei mir. Ich musste sicher sein, dass ich Gottes Stimme hörte. Also bat ich den Herrn um ein Wort und er sprach zu mir durch das Buch Ruth: Bleibe still, meine Tochter, bis du erfährst, wie die Sache ausgeht. Denn der Mann wird nicht ruhen, bis er die Sache noch heute zu Ende geführt hat. Ich wusste, dass dieser verherrlichte Mann Jesus ist, zur Rechten des Vaters. Gott machte mir klar: Wenn ich arbeite, ruht er. Aber wenn ich ruhe, wird er tätig und kümmert sich um alles. Und ich kann euch sagen, während der 5 Jahre, die wir für den Bau dieses Gebäudes gebraucht haben, haben wir nur 4-mal eine öffentliche Spendenaktion durchgeführt, die wir Miracle Seed Sunday nannten. In einem Jahr sagte Gott zu mir: Mach nichts. Meine Leiter waren damals fast in Panik und fragten: Pastor, sollten wir nicht bald wieder einen Miracle Seed Sunday abhalten? Aber ich sagte: Keine Sorge, Gott hat mir gesagt, wir sollen nichts tun. Und was geschah? Die Versorgung kam trotzdem. Ich danke Gott. Ich habe gelernt, wenn ich ruhe, macht er sich an die Arbeit. Wir sind erlöst vom Fluch des Schweißes. Als Jesus im Garten betete, fiel sein Blut auf die Erde. Die Erde war verflucht, denn Gott hatte zu Adam gesagt: Von nun an wird der Boden Dornen und Disteln hervorbringen. Aber durch die erlösende Kraft seines Blutes, als es den Boden berührte, wurde die Erde geheiligt. Der Boden, auf dem du heute gehst, ist Gnadenboden, gesegneter Boden, erlöster Boden. Überall, wo du hingehst, bist du ein Segen. Du bist ein Segen für deine Freunde und deine Familie. Apropos Familie. Einmal sagte ein Mann zu seiner Frau: Schatz, es ist nicht so, dass ich deine Verwandten nicht mag. Ich liebe nur deine Schwiegermutter mehr als meine. Der Groschen fällt bestimmt noch. Der Teufel weiß, dass Gottes Wege Wege des Friedens und der Ruhe sind. Von allen Segnungen, die Jesus uns geben konnte, als er vor den Menschen seiner Zeit stand und sagte: Kommt zu mir. Von allen Segnungen sagte er: Ich werde euch Ruhe geben. Gott sagt in Hebräer 4, dass es nur eine Sache gibt, vor der wir uns fürchten sollen. So lasst uns nun mit Furcht darauf bedacht sein, dass sich nicht etwa bei jemand von euch herausstellt, dass er zurückgeblieben ist, während doch die Verheißung zum Eingang in seine Ruhe noch besteht. Das Einzige, wovor wir uns fürchten sollen, ist, nicht zur Ruhe zu kommen. Unser einziger Kampf sollte sein, nicht zu kämpfen, sondern im Glauben zu ruhen. Der gute Kampf des Glaubens bedeutet, zur Ruhe zu kommen. Selbst wenn der Teufel uns herausfordert, willst du nicht gegen mich kämpfen? Dann sagst du, du bist besiegt. Heißt das, wir sollen uns einfach keine Sorgen machen und Gott wird alles regeln? Ja, genau. Das klingt vielleicht einfach, aber ihr kennt nicht die ganzen Herausforderungen und Schwierigkeiten, die ich durchgemacht habe. Ihr wart nicht dabei, als uns das Bauprojekt zum ersten Mal vorgestellt wurde. Anfangs kostete es nicht 400 Millionen, aber mit der Zeit wurde es immer teurer und es kamen versteckte Kosten hinzu. Diese Last habe ich genauso gespürt wie jeder andere Pastor. Ich musste lernen, dasselbe zu tun wie ihr, all meine Sorgen auf ihn zu werfen. Schaut euch diesen Vers an, er ist wunderschön. 1. Petrus 5, Vers 6. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Im nächsten Vers geht es noch weiter. Alle eure Sorge werft auf ihn. Mit anderen Worten, wenn du all deine Sorgen auf ihn wirfst, dann demütigst du dich vor Gott. Es ist Stolz zu sagen, ich kümmere mich darum, ich bin verantwortlich dafür. Aber Gott sagt, wenn du all deine Sorgen auf mich wirfst, dann demütigst du dich. Und wenn du dich demütigst, wird Gott dich erhöhen. Schaut euch euren Pastor an, er ist ein demütiger Mann und Gott hat ihn erhöht. Amen. Der Kontext ist hier entscheidend. Ich liebe es, im Kontext zu predigen, denn darin liegt die volle Bedeutung des Textes. Alle eure Sorgen werft auf ihn. Warum? Warum will Gott, dass du wirklich alle, nicht nur einen Teil, sondern alle deine Sorgen auf ihn wirfst? Weil er für dich sorgt. Mein Fokus liegt weniger auf wirf deine Sorgen, als auf er sorgt für mich. Wenn du verstehst, dass Gott für dich sorgt, fällt es dir leichter, deine Sorgen auf ihn zu werfen. Angenommen, du sorgst dich um deinen Teenager-Sohn. Vielleicht hat er schlechten Umgang, lebt wild und kommt nicht mehr zur Gemeinde. Du denkst, Herr, das ist meine größte Sorge. Dann geh bewusst ins Gebet und sag, Vater, im Namen von Jesus lege ich jetzt all diese Sorgen über meinen Sohn in deine Hände. Oder vielleicht sind es Sorgen über ein Symptom in deinem Körper. Dann sag, ich übergebe dir das jetzt vollständig und unwiderruflich im Namen von Jesus. Und wenn du das getan hast, stell dir vor, wie Gott deine Sorgen übernimmt. Du kannst auch alle deine Sorgen auf ein Blatt Papier schreiben, Punkt für Punkt. Sag dann, Vater, das sind meine Sorgen. Und zerknülle das Papier und sag, jetzt sind sie in deinen Händen. Mach es zu einer bewussten Entscheidung, wie bei einem Geschäftsvorgang. Schreib dir das Datum und die Uhrzeit auf, in deinem Smartphone oder in ein Notizbuch. So kannst du, wenn der Teufel das nächste Mal kommt und dich fragt, was wirst du jetzt in dieser Situation tun, einfach nachsehen und sagen, schau, es liegt alles in Gottes Händen, nicht meine Sorge. Gott wird sich darum kümmern. Der Teufel versucht immer, dich auf dich selbst zu fokussieren. Denn das Gesetz sagt, du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst nicht. Der Fokus auf das Gesetz gibt dem Teufel, dem Ankläger, Macht. Wenn du ständig auf dich selbst schaust, kann der Teufel dich leicht anklagen. Schau dir mal deine Gedanken an. Vielleicht dachtest du gerade, als Pastor Prinz nach vorne ging, so etwas Hässliches habe ich noch nie gesehen. Und dann merkst du, oh, ich bin Christ, ich sollte so etwas nicht denken. Zu spät. Was tust du dann? Gott sei Dank, dass es eine Bibelstelle gibt, die uns Hoffnung gibt. Der Hohepriester Israels. Und wer ist unser Hohepriester heute? Jesus. Der Hohepriester trug ein goldenes Schild auf der Stirn mit der Aufschrift Heilig dem Herrn. Das steht in 2. Mose 28, das könnt ihr später nachlesen. Es heißt dort, dass das Volk Israel aufgrund dieses Zeichens von dem Herrn angenommen wird. Gott akzeptiert sein Volk nicht auf der Grundlage ihrer eigenen Gedanken, sondern auf der Grundlage der Gedanken ihres Hohepriesters. Amen. So wie er ist, so sind wir in dieser Welt. Amen. Und wie ist er? Stell dir vor, wie er ist. Er lebt unter der ungetrübten Gunst Gottes, oder? Genauso lebst auch du in dieser Welt. Glaubst du, dass er jung, stark und gesund ist zur Rechten des Vaters? Genauso bist auch du in dieser Welt. Amen. Glaubst du, dass der Feind unter seinen Füßen ist und dass er hoch über allen Mächten und Gewalten erhaben ist? So bist auch du in dieser Welt. Gott möchte, dass dein Fokus auf ihm liegt. Er schaut nicht ständig kritisch auf dich und dein Verhalten. Sein Blick ist auf deinen Stellvertreter gerichtet, auf das neue Haupt der Menschheit, den Herrn Jesus Christus. Er ist jetzt verherrlicht, gekrönt mit Ehre und Herrlichkeit zu Rechten des Vaters und dient uns als Hohepriester. Wenn er gut ist, nimmt Gott auch uns an. Wenn er nicht gut wäre, würde Gott uns ablehnen. Im alten Israel, wenn der hohe Priester ins Allerheiligste trat, standen die Leute draußen und beteten, oft voller Angst und Zittern, in der Hoffnung, dass er lebendig wieder herauskommen würde. Denn wenn er nicht herauskäme, wäre das ein Zeichen, dass er im Heiligtum gestorben wäre und sie ihn mit einem Seil herausziehen müssten. Dann müsste es heißen, Rubenstein, du bist der Nächste. Das Schicksal Israels hing ganz vom Hohepriester ab. Es spielte keine Rolle, wie das Volk war. War der hohe Priester nicht rein, wurde die ganze Nation abgelehnt. Umgekehrt, war der hohe Priester gut, wurde die Nation trotz ihrer Sünden angenommen. Sie konnten auf ein Jahr voller Segen hoffen, auf reiche Ernten, Sieg über Feinde und Gottes Gunst. Und weißt du, wer heute dein hohe Priester ist? Das Problem für Israel damals war, dass ihre Hohepriester sterblich waren. Der Hohepriester Goldberg konnte dieses Jahr ein gerechter Mann sein. Aber Goldberg wurde alt und sein Sohn Rubenstein, der ihn bald ablösen würde, war als Partylöwe bekannt. Sie konnten also nie sicher sein, denn ihr Schicksal hing davon ab, wie gut ihr Hohepriester war. Und der gute Hohepriester konnte jederzeit sterben. Aber die Bibel sagt, dass unser Hohepriester in der Kraft eines unvergänglichen Lebens lebt. So wie er ist, so sind wir in dieser Welt. Könnt ihr mal Amen sagen? Der Prophet und der Priester haben übrigens unterschiedliche Rollen. Der Prophet kommt von Gott und spricht zum Volk. Er repräsentiert Gott gegenüber den Menschen. Der hohe Priester hingegen repräsentiert das Volk vor Gott. Versteht ihr? Deshalb wird Jesus heute nicht als Prophet bezeichnet, sondern als unser hoher Priester. Er ist seit 2000 Jahren unser hoher Priester und vertritt uns vor Gott. Denkt mal an die Geschichte von Goliath im Terebintental. Goliath, dieser 3 Meter große, einschüchternde Krieger. Ein hässlicher Teufel. Er stellte Israel eine Herausforderung. Schickt mir einen Mann. Wenn ich ihn besiege, gebt ihr auf. Aber wenn er mich besiegt, werden wir eure Diener sein. 40 Tage lang traute sich niemand, seine Herausforderung anzunehmen. Dann kam der Hirtenjunge David. Gott sandte diesen Hirten mit dem Brot des Lebens. Ein Bild für den kommenden großen Sohn Davids, um Israel zu retten. David trat Goliath im Terebintental entgegen. Was für eine Begegnung. Ein kleiner Stein flog und der Riese fiel. Das gesamte Schicksal und die Hoffnung Israels lagen in diesem einen Jungen. Er kämpfte nicht nur für sich selbst, er kämpfte als Vertreter der ganzen Nation.